Am 30. Mai erklärte die TVIAK-Delegation auf der Plenarsitzung der Tagung der Genfer Abrüstungsversammlung in der zweiten Wahlperiode folgenden prinzipienfesten Standpunkt zum jüngsten erfolgreichen Testschuss der ballistischen Rakete der TVIAK. Der Testschuss der ballistischen Rakete der TVIAK ist die Ausübung ihres Selbstschutzrechts angesichts der tollwütigen Aggressionsmachenschaften der USA, die für die Zuspitzung der Lage der koreanischen Halbinsel verantwortlich sind. Dass einige Länder in Bezug darauf der TVIAK Vorwürfe machen, ist eine offene Verletzung des Souveränitätsrechts und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Der UNO-Sicherheitsrat lässt den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete der USA außer Acht und problematisiert nur die Maßnahme der TVIAK zur Verstärkung ihrer Selbstverteidigungskräfte. Das ist eine unzulässige Diskriminierung und eine extreme Doppelnorm. Weiter hob die Delegation hervor, je böswilliger die USA und ihre Anhänger der TVIAK die Maßnahme zur Verstärkung der Atomstreitkräfte vorwerfen, desto aktiver werde sich die TVIAK für den Bau der verschiedenen hochentwickelten Atomwaffen einsetzen.